Hey, was ist denn jetzt los? Kein Bein kann ich mehr vor das andere setzen. Ein merkwürdiges Phänomen. Die kleine Klokröte. Von Jan Jepsen. Haben wir jetzt mit Ihrem spitzen Stein was getan? Das ist mein Stein. Neulich im Teich war es plötzlich anders als sonst. Das Wasser wurde wild. Ein Geschwappe und Gekappel war das, wie sonst nur bei Windstärke 10. Oh Gott. Alle Tiere im Teich wunderten sich. Aber niemand wusste genau, was eigentlich los war. Selbst Kuno der Karpfen hatte keine Ahnung. Obwohl er von allen Tieren im Teich das älteste und weiseste war. Ein schwimmendes Sachbuch, sag ich immer. Genau. Wann immer irgendwer irgendwas von ihm wissen wollte, rückte Kuno seine Brille zurecht und erklärte mit den Worten: Fische, Freunde und Fans. Was beispielsweise... Ein Angler? Ein Angler? Was denn das? Was beispielsweise ein Angler war. Ihr wollt wissen, was ein Angler ist? Nun, Angler sind genau genommen arm. Armleuchter. Sie kommen meistens am Wochenende und baden diese listig leckeren Würmer hier bei uns im Teich. Klingt lecker. Aber Fische, Freunde und Fans, diese Würmer dürft ihr niemals essen. Sie haben nämlich einen Haken und sind deshalb sehr schwer verdaulich und ziemlich ungesund. Nichts für mich ungesund. Tja, also, nach dem Verzehr eines solchen Eisenwurmes kommt ihr sofort in die ewigen Jagdgründe. In die wie bitte was? Unterbrach schon wieder die kleine Klokröte, weil sie immer alles ganz genau wissen wollte. Nun, in Fisch- und Fachkreisen vermutet man, dass die ewigen Jagdgründe, dass sie heiß und fettig sind und dass sie die Form einer Bratpfanne haben. Oh Gott, ach du Scheiße. Aber so genau wusste das keiner. Nicht mal Kuno, denn er war ja noch nie da gewesen. In der blöden Bratpfanne. Ja. Jedenfalls war dies all die Jahre die einzige Frage gewesen, die Kuno nicht hatte beantworten können. Aber das war ab sofort vorbei. Denn jetzt gab es eine zweite, viel wichtigere Frage, auf die er keine Antwort wusste. Die lautete: Warum wackelt das Wasser wie wild? Mittlerweile fühlten sich sämtliche Tiere im Teich wie im Innern einer Waschmaschine. Auf der Oberfläche des Wassers tanzten Wellen wie sonst nur bei Sturm auf dem Ozean. Und nun bekamen es auch die mutigsten Tiere mit der Angst zu tun. Gleich muss ich kotzen. Ist mir schlecht. Alles dreht sich. In Fisch- und Fachkreisen nennt man das Wracksausen. Jeder, der flossen hatte, zu fliehen, floh und suchte sich ein Versteck. Ach, diese Aufregung ist gar nicht gut für mich. Mademoiselle Schreckschnell, die Südseeseeschildkröte aus Polynesien, war besonders nervös. Der Doktorfisch sagt, sie hat ein schwaches Herz. Aber wenn's brenzlig wird, braucht sie nicht lange nach einem Versteck zu suchen. Sie zieht einfach Kopf und Beine ein Stück ein und sagt: See you later, Alligator. Das ist Englisch und klingt wesentlich besser, als würde sie dasselbe auf Deutsch sagen, nämlich Tschüss, bis später, Krokodil. Obwohl es in unserem Teich natürlich keine Krokodile gibt. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Und dann ward Mademoiselle Schreckschnell nicht mehr gesehen. Bis auf Weiteres. Mademoiselle, da sind Sie ja schon wieder. Allein ist es zu Hause so strunzdorf und langweilig. Ach ja? Aber für zwei Tiere ist meine Bude einfach zu klein. Deshalb führte sie den unter Schildkröten sehr verbreiteten und sehr typischen Single-Haushalt. Mal abwarten. Vielleicht werde ich eines Tages meinen Dachboden entrümpeln. Dann kann noch jemand zur Untermiete bei mir einziehen. Ach, wär's doch schon so weit. Florence, die flotte Regenbogenforelle, hätte sich gerne bei Mademoiselle Schreckschnell eingemietet. Ist mir schlecht. Gerade jetzt, da der Teich immer tollwütiger wurde. Ich glaube, ich werde seekrank. Zum ersten Mal in meinem Leben. Vor Aufregung und Übelkeit war Florence erst ganz blass. Gleich muss ich kotzen. Dann vollkommen farblos geworden. So blass und farblos kann sich eine ehemalige Schönheitskönigin und Synchronschwimmerin doch nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Deshalb schwamm sie, so schnell sie noch konnte, davon und beschloss, sich so lange in ihr kleines Flussbett zu legen, bis sich entweder das Wasser oder sie selbst ein bisschen beruhigt hatte. Ein bisschen Schönheitsschlaf hat noch niemandem geschadet. Dann schloss sie einfach die Augen, ohne sich vorher abzuschminken. Schlafen Sie gut und träumen Sie was Schönes, Verehrteste. Am besten von mir. Herr von Heringsberg, der zahnlose und deshalb harmlose Hecht, wäre ihr am allerliebsten hinterhergeschwommen. Es ist ja auch kein Geheimnis im Teich, dass Horst von Heringsberg ein glühender Verehrer von Fräulein Florence ist. Für gewöhnlich lässt er keine Gelegenheit aus, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Wir könnten eine Hochzeitsreise in die Titisee machen, liebste Florence. Doch Fräulein Florence zeigt ihm jedes Mal die eiskalte, nasse und sehr glitschige Schulter. Legen Sie sich erst mal ein anständiges Gebiss zu. Vorher läuft da gar nichts, mein Bester. Und deshalb schwamm Herr von Heringsberg auf dem kürzesten Weg zu Karl dem Krebs, dem Zahnarzt im Teich. Eigentlich hatte er ja Schilfschneider gelernt und erst dann Zahnarzt, weil das einträglicher war. Aber Karl musste Herrn von Heringsberg vertrösten, wie jedes Mal. Unter solchen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. Erst muss das Wasser aufhören zu wackeln, sonst garantiere ich für nichts. Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Er hätte Herrn von Heringsberg sicher helfen können. Niemand im Teich hat Interesse daran, dass Horst wieder Zähne bekommt. Hä? Warum denn nicht? Fragten Bilbo und Balduin, die beiden etwas blöden Barsche. Na, weil Hechte großen Hunger haben. Kapier ich nicht. Ich auch nicht. Ich sag nur DBDDHKPUAKA. Hä? Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und auch kein Arzt. Was ist denn mit dir los? Was will die überhaupt von uns? Ist nicht ganz dicht, oder? Die ist durchgedreht. Keine Pillen und auch kein Arzt. Hey Jungs, ich muss euch sagen, es tut mir wirklich leid. Keiner von euch beiden weiß wirklich gut Bescheid. Ihr stellt euch an wie Blöde und sagt den größten Mist. Gibt es eigentlich etwas, was ihr beide wirklich wisst? Gar nichts, oh Gott. DBDDHKPUAKA. Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und auch kein Arzt. DBDDHKPUAKA. Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und auch kein Arzt. Keine Pillen und auch kein Arzt. Hey Jungs, ich muss euch sagen, dass ich euch wirklich mag. Doch wenn Horst wieder Zähne kriegt, dann lebt ihr keinen Tag. Ihr seid doch nur zwei Barsche, für ihn ein kleiner Fisch. Und wenn er richtig Hunger hat, verspeist er euch zu Tisch. Hallo, jemand zu Hause? Oh. DBDDHKPUAKA. Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und auch kein Arzt. DBDDHKPUAKA. Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und auch kein Arzt. Keine Pillen und auch kein Arzt. Typisch Klokröte. Ich will mal hier Fische, Freunde und Fans, ich muss doch sehr bitten. Da kann sich ja kein Karpfen konzentrieren. Die Tiere im Teich hatten auch ohne Horst und seinen großen Hunger genug Probleme. Das Wasser im Teich war jetzt so durchgeschüttelt und trübe, dass nicht mal Norbert das Neunauge mehr vernünftig gucken konnte. Ich blick nicht mehr durch. Ich schwimm zum Doktorfisch. Es musste dringend was geschehen. Deshalb hatte Kuno, der Karpfen und Teichälteste, alle zu einer Konferenz zusammengerufen. Es handelt sich um eine Teichtragödie ersten Grades. Deshalb bitte ich jetzt alle, die noch nicht in Deckung geschwommen, gekrochen oder gekrabbelt sind, dies unverzüglich zu tun. Vielleicht ist es ja nur ein Erdbeben, meldete sich Ali, der Zitteraal, zu Wort. Wenn überhaupt ein Seebeben, Ali. Schorsch, der Dorsch, war nur zu Besuch da. Er wollte gerade eine Süßwasserkur machen und ärgerte sich vor allem darüber, dass er einen so ungünstigen Zeitpunkt dafür gewählt hat. Da hätte ich auch zu Hause in der Nordsee bleiben können. Dass ein Teich so toll für dich werden kann, hätte ich nie gedacht. Ich hab's. Es sind Außerfischige vom Mars. Sollen die doch kommen? Sollen Sie doch kommen, ich bin bereit. Karl der Krebs klapperte so laut mit den Scheren, dass sogar Bilbo und Balduin aufhörten, wie immer sinnlos im Kreis herumzuschwimmen. Hey, pass doch auf, pass du doch Sollen auf. Sollen Sie doch kommen, wir sind bereit. Das sind wir, das sind Ruhe. Wie soll ich denn bei diesem Teich Tovabo meine eigenen Gedanken verstehen? Na los, in Deckung, Fisch und Fans. Und bleibt so lange im Schilf, bis ich etwas anderes sage. Ich gehe jetzt weg. Ich ziehe mich zurück. Mir langt das jetzt. Tschüss. Und vor allem du, kleine Klokröte. Du hast hier überhaupt nichts verloren. Also verfisch dich gefälligst. Ach. Und selber? Die kleine Klokröte war drauf und dran, ihre lange Zunge auszustrecken. Wieso schwimmst du nicht davon? Ich? Ich bin noch ein alter Karpfenknacker, wie du immer sagst. Was soll mir schon passieren, was nicht sowieso bald passiert? Und einer muss hier schließlich die Stellung halten. Einer ist keiner. Und zwei sind einer zu viel. Wenn mir etwas passiert, geht davon die Welt nicht unter. Aber du bist doch ein junger Hüpfer, ganz grün und feucht hinter den Ohren. Also mach dich vom Acker und warte so lange, bis das Wasser wieder rein ist. Doch das Wasser wurde nicht wieder rein. Im Gegenteil. Es hatte schon bald die Farbe von Coca-Cola angenommen. Sieh mal, Kuno. Da ist ein... Wo denn? Na, da vorne. Aber Kuno hatte keinen Durchblick, da er trotz seiner Brille unter altersbedingter Karpfenkurzsichtigkeit litt. Wo denn genau ist wer, wie oder was? Na, da. Im dichten Schilf der Teichsenke tat sich ein riesiges schwarzes Loch auf. Dunkel wie die Nacht persönlich. Ein paar dicke Blasen, groß wie Luftballons, stiegen vom Teichboden auf. Was ist denn das? Weiter kam Kuno nicht. Vor Schreck war seine Brille ganz beschlagen. Kuno, was das ist? Und damit hatte die kleine Klokröte die dritte Frage gestellt, die Karpfen Kuno nicht beantworten konnte. Das ist heute nicht mein Tag, kleine Klokröte. Ich verfisch mich. Kuno? Kuno! Die kleine Klokröte war jetzt ganz allein mit dem Dingsterbums. Hallo? Hallo? Wie ein viel zu großer Drachenschlund. Vielleicht das Ungeheuer von Loch Ness. Und wenn schon... Ist mir doch egal. Kannst du überhaupt sprechen? Fehlanzeige. Und Augen hast du auch nicht. Ein blindes, stummes Dings. Davor soll ich Angst haben? Die kleine Klokröte wagte sich jetzt ein ganzes, gefährliches Stück dichter an das mysteriöse Monstermaul. Du hast ja noch nicht mal Zähne, du zahnloses Großmaul. Viel lieber hätte sie ein Wort mit A am Anfang und Risch am Ende gerufen. Ohne zu ahnen, wie nah sie der Sache damit kam. Fische, Freunde und Fans, ich glaube, das Problem ist erkannt. Und was ist es? Und was ist es? Das Wackeln und Schwabbeln im Wasser hatte jetzt aufgehört. Ich sehe jetzt wieder klarer. Und eigentlich war die Welt im Teich wieder in Ordnung. Puh, das Großmaul tut uns nichts. Das geht nur gigantisch, in einer Tour. Doch das stimmte leider nicht. Das Großmaul hatte nur so lange aufgehört, bis alle Teichtiere aus ihren Verstecken gekommen waren. Bis auf Mademoiselle Schreckschnell allerdings, die immer noch Stein spielte. Und gerade als alle anderen etwas ängstlich in die schwarze Öffnung starrten, tat das Großmaul etwas sehr Merkwürdiges, aber Menschliches. Es rülpste. Unser Großmaul hat nicht nur schlechte Manieren. Es stinkt auch furchtbar aus dem Hals. Fische, Freunde und Fans, Ruhe im Teich. Vielleicht will uns der, die oder das ja was sagen. Tatsächlich. Da plumpste sie den Tieren auch schon vor die Flossen. Die schlechte Nachricht. Das sieht ein bisschen aus wie Ali, der Aal. Sie war lang, braun und krumm. Mit dem weißen Schal. So eine Unverschämtheit. Ali, der Zitteraal, war schwer beleidigt und zitterte vor Wut, beziehungsweise Stroh. Verständlicherweise, wenn man bedenkt, dass der weiße Schal in Wirklichkeit Klopapier war. So eine Sauerei. Nun war es raus. Für die Tiere war dies der traurigste Teichtag, den sie bisher erlebt hatten. Das unbekannte Dingsdabums war kein Drachenschlund, kein Ungeheuer von Loch Ness. Kein Blindfisch, noch nicht mal ein Großmaul. Sondern nur das Ende von einem Rohr. Von einem riesigen, rülpsenden Abwasserrohr. Das nach jedem Rülpsen das ausspuckte, was wir Menschen entweder als kleines oder großes Geschäft bezeichnen. Ganz üble Geschäftspraktiken sind es hier, ja. Das stinkt vom Himmel. Fische, Freunde und Fans, Alarm, Alarm. Die Wurst ist warm. Ja. Ich glaube, wir müssen handeln. Fragt sich nur, was wir tun sollen. Und wie? Und wann? Und wo? Und wozu? Aber im Prinzip war man sich einig. Es war allerhöchste Eisenbahn. Denn das Loch tat bereits, als sei es im Teich zu Hause. Es wurde immer rüpelhafter und bescherte den Tieren so alles Mögliche, was sie nicht haben wollten. In den ersten Tagen war es noch ein lustiges Rohr-Rülps-Rätselraten gewesen. Eine Badekappe. 5 Lockenwickler. Dritte Zähne. 2 Paar Socken. Eine Taucherbrille. Zahnbürsten. Ein falscher Schnurrbart. Eine Brille. Aber die hat nur 2 Gläser. Haben Sie schon mal eine mit 9 Gläsern gesehen? Ich blick sowieso nicht mehr durch. Doch dann kamen immer öfter diese großen Geschäfte. Die mit am unbeliebtesten, aber eindeutigsten. Scheiße aber auch. Dagegen ist die Nordsee ja das reinste Naherholungsgebiet mit Trinkwasserqualität. Das exotischste und ungewöhnlichste von all den Sachen, die das Rohr in den Teich spuckte, war aber gar keine Sache, sondern ein Außerirdischer. Ein E.T. Oder auch Extrateichianer, wie wir sagen. Extrateichianer? Flechheit! Er selbst nannte sich ein wenig prahlerisch Goldfisch. Und allein lass ich. Allerdings in einer Sprache, die die anderen Tiere im Teich nicht verstehen konnten. So ein Sonderling hat uns gerade noch gefehlt. Der bringt uns nur Scherereien und frisst uns das ganze Futter weg. Und außerdem ist er rot. Die blöden Barsche befürchteten, dieser Fisch könne Feuer spucken. Was natürlich Blödsinn war. Denn in Wirklichkeit klagte der Neue ständig, dass ihm das Wasser viel zu kalt sei. Fürchterlich flustig hier. Doch die anderen Tiere konnten seine Sprache nicht verstehen. Ich fliehle. Selbst Kuno musste ein weiteres Mal passen und sagte das, was alle Alten sagen, wenn es ihnen zu bunt wird. Fische, Freunde und Fans, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wenn das so weitergeht, lasse ich mich demnächst angeln. Dann falle ich euch wenigstens nicht weiter zur Last. Ach was, Kuno, altes Schlachtschiff. Quatsch, Karpfenkopf. Versuchte Florence, ihn aufzuheitern. Dabei hatte sie selbst ganz andere Sorgen. Dieser Extrateichianer, wie schön er doch ist und wie sein Rot leuchtet. Ah, ich sehe nicht halb so farbenprächtig aus wie er. Zumal der E.T. an manchen Stellen schon ein bisschen blau angelaufen war, vor Kälte. Weshalb jetzt auch jeder verstand, dass er fror. Wir müssen den Neuen wärmen. Ich schlage vor, wir wickeln ihn in das Blatt einer Seerose. Ja, wir wissen was viel Besseres. Wir fressen den Roten einfach auf. Wer ist dafür? Flossen hoch! Ich! Schluss mit Entengrütze! Frisch Fisch auf den Tisch! Den fresse ich in einem Haps, ohne zu kauen! Nix da! Der wird geteilt! Schluss jetzt mit dem ganzen Geblubber! Dieser Goldfisch ist der einzige unter uns, der weiß, was am anderen Ende des Tunnels ist. Wenn er hier bei uns rausgekommen ist, muss er ja irgendwie reingekommen sein. Stimmt's oder habe ich recht? Stimmt. Also, wer ist dafür, dass er bleibt, wie und wo er ist? Ich. Oder? Ich auch. Danke, Karl, aber du brauchst nur eine Schere zu heben. In Ordnung. Sonst noch wer? Ali zittert, ich nehme an, das ist ein Nicken. Gut. Norbert, das Neunauge? Such den Doktorfisch. Der will sich Kontaktlinsen machen lassen. Quatsch, hier bin ich. Ich bin dafür. Und du, Florence? Na schön. Meinetwegen bin ich dafür. Damit stand fest, der Goldfisch blieb, wo er war, im Teich. Und alle nahmen sich vor, ihn als Gast zu behandeln. Denn das war er ja auch. Und? Was ist denn nun am anderen Ende des Tunnels? Tja, diese Frage kann nur unser Gast beantworten. Doch der Goldfisch bebte wie ein Wackelpudding und redete noch wirrer als sonst. Ich habe eine schwere Innenlungsstörung, lässliche Kopfschmerzen. Deshalb bat Kuno Mademoiselle Schreck schnell, sich ein wenig um den Armen zu kümmern. Ich glaube, für so ein kleines Kerlchen ist gerade noch Platz auf meinem Dachboden. Komm rein. Los doch, E.T. Hier rein. Da. Genau. Oh, schön warm hier drinnen. Inzwischen war der Absatz von Taschenlampen, Taucherbrillen und Nasenklammern stark gestiegen. Es wurden sogar Blindenstöcke geschnitzt. Also ich tappe völlig im Dunkeln. Denn das Wasser hatte nun die Farbe von starkem Kaffee angenommen. Wir müssen dringend etwas unternehmen. Nur was? Was ist, wenn wir... Ja? Na, wenn wir nachsehen, was am anderen Ende des Tunnels ist. Wie meinst du das? Na, ganz einfach. Einer von uns muss da rein. Die Tiere im Teich sahen sich an. Ins rülpsende Rohr? Ohne mich. Da sehe ich aber schwarz. Und wozu soll das gut sein? Die kleine Klokröte hat recht. Einer von uns muss ins Rohr, und zwar ohne Wenn und Aber. Wer ist das denn? Wenn und Aber. Sind die neu hier? Kann man die fressen? Also diese Barsche sind doch zu blöd. Ruhe. Wir brauchen Informationen vom anderen Ende. Wir müssen sozusagen Feindforschung betreiben. Feindforschung klingt gut. Freut mich, dass du das auch so siehst, Karl. Du bist wie gemacht für diese Aufgabe. Du hast ja sogar deine Werkzeuge dabei. Ich muss sie erst noch ölen gehen. Und was ist mit Ihnen, Fräulein Florence? Mit Ihrem Charme könnten Sie doch vielleicht... Ich? Mich schmutzig machen? Wo denken Sie hin? Ich bin eine Dame. Wir sind alle sowieso schon schmutzig. Schauen Sie sich doch mal um. Also ich sehe nichts. Für mich ist die Dunkelheit aber schließlich auch 9-mal so schlimm. Wieso? Mann, oh Mann, als 9-Auge. Kapiert? Kunde der Karpfen sah sich suchend um, wen er als nächstes fragen konnte. Es waren nicht mehr viele Tiere da. George, mit deiner Erfahrung als Weitgereister. Ohne mich. Ich bin noch nicht ganz gesund und eigentlich noch auf Kur. Falls ihr das vergessen habt. Kuno musterte die beiden Barsche. Und ihr? Ach, die sind so blöde, dass sie sich im Rohr bestimmt verschwimmen würden. Na gut, dann muss ich eben selber gehen. Irgendwer muss ja nachschauen, ob irgendwo Licht am Ende des Tunnels ist. Und wenn sich sonst keiner traut... Kommt gar nicht in Frage. Wenn überhaupt, schwimme ich ins Rohr. Du? Vergiss es. Ich bin eine echte Froschfrau. Ich will ein richtig guter Tunneltaucher werden. Aber du bist viel zu jung. Dafür muss man mindestens volljährig sein. Tja, lieber zu jung als alt und dick. Gegen die Strömung im Rohr kommst du auch gar nicht an. Schnell, sportlich und froschfrech bist du ja. Na schön, aber nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Du nimmst unseren Gast, den Goldfisch, mit. Der kennt als einziger den Weg. Dem Goldfisch ging es bereits viel besser. Mademoiselle Schreckschnell hatte sich rührend um ihn gekümmert. Sie hatte sogar ein bisschen seine Sprache gelernt. Es ist Chinesisch, sogenanntes Fisch- und Fachchinesisch. Denn aus China kommt der Goldfisch ursprünglich her, genau wie meine Urgroßmutter. Deshalb konnte ich auch bald ein paar Brocken verstehen. Sie hatte in Erfahrung gebracht, dass der Goldfisch mit richtigem Namen Sushi und seine Frau Sushine hieß. Sushi? Schöner Name. Aber welche Frau? Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählen soll. Sushi hat haushohes Fieber und obendrein ein Schleudertrauma mit postpsychotischer Fischose. Was auch immer das war. Seine Geschichte klingt so seltsam. Wie ein Fiebertraum oder ein Schauermärchen. Was denn für ein Schauermärchen? Sushi hat gesagt, er hätte noch vor kurzem eine sehr, sehr schöne Fischfrau gehabt. Seine süße Frau Sushine, wie gesagt, ohne sie würde er sich nur wie ein halber Goldfisch fühlen. Und auch noch wie die schlechtere Hälfte, denn seine bessere, also Sushine, hätte man ihm genommen. Genommen? Ja, genau. Genommen. Sushi hat mir erzählt, er und seine Frau hätten in einem gläsernen Gefäß gewohnt. Kaum größer als ein Nachttopf, nur durchsichtiger. Möbel hätten sie auch keine gehabt. Wenn man bedenkt, dass Sushis Vorfahren noch für den Kaiser von China in einem eigenen, extra für sie angelegten Zierteich geschwommen sind. Oh, so ein Leben habe ich mir immer gewünscht. Nur schwimmen und schön sein in einem extra für mich angelegten Teich. Florence, nun lassen Sie Mademoiselle Schreck schnell doch mal zu Ende erzählen. Genau, denn das dicke Ende kommt erst noch. Hin und wieder, sagt Sushi, seien nämlich zwei sehr dicke Menschen gekommen. Ein gewisser Herr Ach du dickes Ding und seine Frau Christel Kilokönig. Und dann? Ja, und dann erzählte Madame Schreck schnell die ganze grausame Geschichte, dass nämlich Sushi und seine Frau Sushine jeden Morgen Tag für Tag nur eine Art Cornflakes mit Wurmgeschmack bekommen hätten. Nur ohne Milch, natürlich. Und auf Dauer sei das sehr eintönig und ungesund gewesen. Dann aber... Entschuldigung, ihr wisst, Kinder, ich bin so nah am Wasser gebaut. Dann aber wollten Herr Dickes Ding und Frau Kilokönig in den Urlaub fahren. Und Frau Kilokönig... Dieses Monster! Frau Kilokönig habe aus Sushine angeblich ein Fischstäbchen gemacht und ihren Mann, also Sushi, einfach so ins Klo geschüttet. An den Rest der Geschichte könne und wolle er sich nicht mehr erinnern. Dafür sei sie viel zu traurig. Und jetzt? Jetzt haltet euch fest. Jetzt glaubt Sushi, er sei im Paradies, weil wir alle so nett zu ihm sind. Das Einzige, was ihn stört, ist, dass hier bei uns im Himmel die Heizung ausgefallen ist, meint er. Ist das kalt hier? Die Tiere im Teich sahen sich an. Sie waren ganz gerührt von der Geschichte. Der eine oder andere hatte sogar eine Träne im Auge, was allerdings im Wasser nicht so auffiel. Bitte, Mademoiselle Schreck, schnell, fragen Sie doch Sushi, wie lange seine Reise durchs Rohr dauerte und was oder wer ihm dabei wie begegnet ist. Aber wie soll er sich denn erinnern? Mit seiner postpsychotischen Fischose. Ich wurde lasant um viele, viele Ecken gewirbelt. Schlimme, schlimme Schlammen auf meinen Schuppen. Er sagt, er sei um ein paar Ecken gewirbelt worden und hätte sich einige Schrammen zugezogen. Da war ein Thiel mit Fell und einem langen Schwanz wie ein Legenwulm und fürchterlich krummen Zähnen. Er sagt, da sei auch ein Tier mit Fell gewesen, mit einem langen Schwanz wie ein Regenwurm. Und schrecklich schiefen Zähnen. Was? Klarer Fall von Schleudertrauma. Vielleicht hat Herr Sushi eine Gehirnerschütterung und wir dürfen gar nichts glauben von dem, was er uns erzählt. Na und wenn schon, dann müssen wir eben selbst herausfinden, was davon stimmt und was nicht. Wir können nicht mehr länger warten. Oh nein. Bitte nicht. Nicht doch. Wie zur Bestätigung hatte das Rohr ein neues Rätsel ausgespuckt. Einen ganz gewöhnlichen Kamm. Genau vor die Flossen der Fische. Da die Tiere unter Wasser aber keine Haare hatten, konnten sie nicht wissen, dass das, was da lag, ein was Kamm war. Was ist denn das? Es hat ja keine Augen. Nicht noch ein Opfer. Ist Ihnen nicht gut, mein Bester? Soll ich den Doktorfisch holen? Das darf ja nicht wahr sein. Schorsch der Dorsch glaubte nämlich, in diesem Kamm eine alte Bekannte wiederzuerkennen. Eine Nachbarin aus der Nordsee. Arme Frau Scholz. Wir nannten sie immer Scholle. Ja. Oder hieß sie Petersen? Vor lauter Schreck fiel ihm der Nachname nicht ein. Dafür war er sich umso sicherer, dass entweder das Rohr selbst oder... Diese schlimme Frau Kilokönig und Herr Dickes Ding. Die haben sie bis aufs Skelett abgenagt. Gräten. Das ist alles, was sie von ihr übrig gelassen haben. Nichts als Gräten. Oh je. Alle Tiere im Teich sahen sich schockiert an. Es war wirklich allerhöchste Zeit, dass etwas geschah. Ist das traurig. Aber erstmal musste Frau Scholle mit allen Ehren beerdigt werden. Fische, Freunde und Fans, liebe Teichgemeinde, liebe Trauernde, all die letzten Male, die wir zusammengefunden haben, wurden von einem Ereignis überschattet, dessen unerfreulicher Tiefpunkt an dem heutigen Teichtag, dem 24. Juli des Jahres Fischhoch 5, im sogenannten Wassermann-Zeitalter. Ja, komm, endlich zur Sache. Genau, red Klartext, Kuno. Sonst verstehen wir sowieso nichts. Unerhört. Etwas mehr Anstand und Taktgefühl, bitte. Es ist eine Tragödie. Liebe Trauernde, was ich sagen will ist, ich denke, diesen Anlass, die Beerdigung von Frau Scholle, sollten wir vor allem als ein Signal begreifen. Was für ein Signal? Also Klartext. Wir betrauern hier und heute zwar Frau Scholle, aber es hätte genauso gut jeden anderen von uns treffen können. Fische, Freunde und Fans, das Rohr will uns allen an den Kragen. Die Rede saß, tief und fest in der Abteilung Angst. Kuno hat recht. Nieder mit dem Rohr! Nieder mit dem Rohr! Nieder mit dem Rohr! Rohr verrecke! An die Waffen! Setz dich unter Strom! Der Plan ging so. Die Tiere im Teich wollten diesem Herrn, ach du dickes Ding, und seiner Frau Christel Kilokönig mal gehörig Bescheid sagen. Die kleine Klokröte sollte ein bisschen Feindforschung betreiben. Taschenlampe, Gasmaske, Rucksack, Kompass. Dafür brauchte sie als allererstes eine anständige Ausrüstung. Und eine Karte der Kanalisation. Aber die gab es nicht. Und Sushi, der Goldfisch, wollte nicht mit. Ich bin zu sehr traumatisiert. Er sagt, wir sollen ihn mit seiner Vergangenheit verschonen. Kuno arbeitete währenddessen fieberhaft an einem Flugzettel. Flugzettel? Flugzettel. Darauf stand mit wasserfester Tinte geschrieben: Alarm, Alarm, die Wurst ist warm, unser Teich ist keine Toilette. Auch wir haben ein Recht auf Trink-, Bade- und Zahnputzwasser. Gezeichnet die Tiere im Teich. Okay, dann will ich mal. Und mit diesen Worten schwamm die kleine Klokröte los. Mitten in das rülpsende Rohr hinein. In das Herz der Finsternis. Und sei schön vorsichtig! Ja. Und schreib eine Postkarte. Echt ziemlich unheimlich. Von außen wirkte das Rohr ziemlich groß. Wenn man aber mal reingeschwommen war, wirkte es nur noch lang und dunkel. Wie ein Loch im All oder der Übergang in eine vollkommen fremde Welt. An der ersten Rohrkreuzung war ein Schild aufgestellt. Noch 2 Kilometer. Noch 2 Kilometer bis wohin? Wahrscheinlich hätte noch nicht mal Kuno gewusst, dass es nur noch 2 Kilometer bis zur Katastrophe waren. Also schwamm die kleine Klokröte tapfer weiter. Etwa eine Stunde lang. Jetzt mache ich erstmal Pause. Reservebatterien. Gasmaske, Taschenlampe. Ah, da ist es ja. Kaviar. Wow. Nicht schlecht. Oh, wow, da ist ja Musik. Lecker. Da kommt doch jemand. Ich kann es gar nicht glauben, ja, was rieche ich da? Ist es Malasol oder Gabeluga? Hungriger Bauch singt schon tralalala. Ich glaube, das ist eine frische, fette Dose Kaviar. Bin ich nicht, ich bin eine Kröte. Dosenöffner. Der schwarze Genuss liegt doch schon so nah. Da ist doch genug für uns beide da. Beide? Ich kann es nicht erwarten, bitte reich mal rüber. Bitte. Hey. Ich dusche in Gully und ich bade im Kanal. Ganz fatal, denn ich lebe im Dreck. Bin der Schreck der hysterischen Frauen. Wer mich sieht, kriegt die Panik. Und mitten in der Botanik. Ich dusche im Gully und bade im Kanal. Ganz fatal, das Gesundheitsamt. Och, mir reicht die Debatte. Du weißt es ja längst, na komm. Na, rate mal. Keine Ahnung. Na, rate, komm, lass es raus. Mach ich dich frei. Ich kapier's echt nicht. Na, was fehlt denn da? Na, komm. Also gut, ich mach's nochmal. Ich dusche im Gully, ich bade im Kanal. Ganz fatal, denn ich lebe im Dreck. Bin der Schreck der hysterischen Frauen. Wer mich sieht, kriegt die Panik inmitten der Botanik. Ich dusche im Gully und ich bade im Kanal. Ganz fatal, das Gesundheitsamt. Oh, mir reicht die Debatte. Du weißt es doch längst, ich bin. Na. Na, was bin ich? Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt echt nicht, Mann. Ich bin... Tee? Du hast es. komm. Tasse das ist Tee. Gut. R-A-T-E. Ach so. Mensch, sag das doch gleich. Du bist eine Ratte. Mit Doppel-T. Ah, stimmt. Ah, genau. Du bist ziemlich schlau. Kuno sagt immer, für eine kleine Klokröte habe ich eine ziemlich große Klappe. Angenehm. Rilke, die reimende Ratte. Klokröte. Was ist denn das nur, was da so lecker riecht, das schwarze Zeug, hä? Na, Kaviar-Mensch. Ratte, hä? Und dann gab die kleine Klokröte Rilke, der reimenden Ratte, einen Haps Kaviar. Und sie reimt noch ein bisschen gemeinsam. Ja, Ratte. Latte. Nimmersatte Ratte. Nimmersatte Ratte mit Krawatte. Und Platte. Aber so eine Tratte in Watte. Ich ermatte. Ja, und ich erstatte. Schließlich packte die kleine Klokröte alles zusammen, verabschiedete sich von Rilke und schwamm weiter. Nimm dich in Acht vor Herrn Dickes Ding und Frau Kilokönig. Die fressen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das Rohr wurde jetzt schmaler und schmaler und führte steil nach oben. Eine letzte scharfe Kurve noch und die kleine Klokröte war am Ziel. Sie kletterte mit Mühe und Not nach oben auf eine Plattform aus Porzellan. Puh, das stinkt fies nach Lokuslöse und alles platt. Sie setzte erst mal ihre Gasmaske auf. Danach konnte sie besser atmen. Dann sprang sie mit aller Kraft so hoch sie konnte. Sie hatte sich den Kopf an der Decke über ihr gestoßen. Es war die Pforte von Herrn Dickes Ding und Frau Kilokönig. Ein simpler Klodeckel. Mal sehen, ob ich den hochkriege. Ja. Ist das etwa Christel Kilokönig? Alter Schwede, ist die dick. Da du, du dicke Kuh. Da fragst du auch noch. Schatz. Die kleine Klokröte hielt sich erschrocken die Hand vors Maul. Dicke Mops. Was nicht einfach war, da sie sich noch immer gegen die Luke stemmen musste. Hast du gerade was gesagt? Nein, Pummelchen, wie könnte ich? Frau Kilokönig kratzte sich am Kopf und sah ratlos zur Toilette. Seltsam. Naja. Oh, ich gehe in Deckung. Die kleine Klokröte wollte sich auf keinen Fall von Frau Kilokönig erwischen lassen. Diesem Monster, das auch schon Sushis Frau auf dem Gewissen hatte. Es war allerhöchste Zeit für das Fluchblatt. Jetzt oder nie. Huch! Du! Dicky Mops! Was ist denn nun schon wieder? Ich glaube, unser Klo kann sprechen. Was? Also wirklich, Pummelchen, das wird ja immer besser. In Wirklichkeit meinte Herr Dickes Ding genau das Gegenteil. Nämlich, dass seine Frau offenbar einen Sockenschuss oder sowas hatte. Um sich davon zu überzeugen, kam er ins Badezimmer herüber. Das ganze Haus fing plötzlich an zu wackeln. Es klang, als würde ein Sumeringer Gummitwist spielen. Wenn das Mann gut geht. Da! Es kommen Geräusche aus dem Klo. Papalapap. Aus einem Klo kommt grundsätzlich nie etwas raus, sondern immer nur rein. Apropos, wenn du mich bitte mal kurz allein lassen könntest. Plötzlich wurde es sehr hell um sie herum. Ach, du dickes Ding. Ein Arsch am Himmel. Hä? Du meine Fresse. Da sieh mal einer an. Wieso? Was gibt es denn? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Die kleine Klokröte hatte sich unter dem Fluchzettel versteckt und betete. Nur ihre beiden Krötenschenkel guckten links und rechts unter dem Fluchzettel hervor. Ausgerechnet die Leibspeise von Herrn Ach, du dickes Ding. Was denn? Was ist denn los? Unser Klo kann nicht sprechen. Unser Klo kann mal wieder anständig geputzt werden. Wer hat denn da zuletzt drauf gehockt und nicht richtig gespült, wenn ich mal fragen darf? Also ich bestimmt nicht. Huch, das kann ja sogar hüpfen. Hilfe! Hilfe! Los, spül doch schon! Okay. Der Rest war Rauschen. Und die Reise rückwärts für die kleine Klokröte. Achtung! Ja, was ist denn das? Das war ja ja ganz schön knapp. Ja, ganz schön knapp war das. Und eklig. Pfui, Deibel. Hast du wenigstens unseren Fluchzettel dagelassen? Wie denn? Herr Dickes Ding hat mich ja sofort weggespürt. Sei froh. Was Besseres hätte dir gar nicht passieren können. Kann man sich ja vorstellen, was aus dir geworden wäre. Froschschenkel-Ragout. Ein scheußlicher Gedanke. Die Tiere legten eine Schweigeminute ein. Fische, Freunde und Fans, ich glaube, ich habe da eine Idee, wie wir den Klokrieg doch noch gewinnen können. Den Klokrieg? Womit denn? Wir müssen noch einmal die Reise antreten. Wir? Ja, wir alle. Alle. See you later, Alligator. Also, der Schlaf vor 12 ist der gesündeste und ich muss übermorgen zu einem Fototermin. Keine Ausreden. Diesmal müsst ihr alle mitkommen. Und dann gibt es eine böse Überraschung für ein dickes Ding und Frau Kilokönig. Also, wir treffen uns kurz vor 12 Uhr, Geisterstunde, am Eingang des Rohres. Und dann geht's ab zur Hokus-Pokus-Lokus-Show. Mehr verrate ich nicht. Wow! Logo! Chica, träume ich. Ist es wirklich wahr? Was sehe ich da? Eine kunterbunte Teichtierschar. 1, 3, 4. Was geht denn ab hier? Was macht das erbige Tier in meinem Revier? Macht eine Party mir, sagt keiner Bescheid. Ihr wollt das Haus rocken, yo. Bin bereit, nehmt mich mit zur Hokus-Pokus-Lokus-Show. Ich bin am Start, ich helfe euch, das ist doch Logo. Hi, Rilke, ne? Hallo, Klokröte. Um kurz vor 12 ging es los. Und alle waren mit von der Partie. Selbst Rilke, die reimende Ratte, hatte sich der bunten Teichgemeinschaft angeschlossen. Und sogar Florence, die Regenbogenforelle. Mademoiselle Schreck schnell und Sushi, der Goldfisch, waren dabei. Je mehr, desto besser. Hauptsache, wir veranstalten ein Höllenspektakel. Eine Kakophonie, oder wie das heißt. Kakophonie? Was ist denn das? Krach, jede Menge Rabatz. Los, Fische, Freunde und Fans, mir nach. Auf sie mit Gebrüll. Kuno und die kleine Klokröte bildeten die Spitze. Danach kamen Herr von Heringsberg, Schorsch der Dorsch und Karl der Krebs. Dicht gefolgt von Norbert dem Neunauge und Ali dem Zitteraal, der unter allerhöchster Spannung stand. Ich platze vor Strom. Das lässt du schön bleiben, sonst verpasst du doch die Hokus-Pokus-Lokus-Show. In der vierten Reihe kam Rilke, die Ratte. Gleich danach folgten Mademoiselle Schreck schnell mit Sushi und Florence. Das Schlusslicht machten Bilbo und Balduin, die beiden blöden Barsche. Sie sicherten das Rohr nach hinten ab. Falls der Feind von hinten kommt. Genau, falls der Feind von hinten kommt. Jetzt sind es nur noch wenige Meter bis zum Klo. Na, jetzt spuck endlich aus. Na gut, Fische, Freunde und Fans, Folgendes. Heute ist der Tag der Teichtiere gekommen. Oder auch die Rache der Richtigen. Ja. Wir schlagen zu. Aber wie denn? Ja. In jedem Falle hart, aber gerecht. Ja. Nun war es soweit. Im Klo der Monstermenschen hockten insgesamt 13 Teichtiere, wie ein einziges, glitschig gruseliges Wesen. Ein dicht gedrängtes Knäuel aus Köpfen, Augen, Armen, Beinen, Zähnen, Kiemen, Flossen, Pfoten, Schwanz und Panzer. Wer die Tiere so sah, konnte einem jetzt schon leid tun, musste es aber nicht. Einmal zur Probe macht man das Monster. Gut so. Wenn sie den Klodeckel öffnet, dann lasst mich mal machen. Ich weiß schon was und wie. Ihr seid erst dran, wenn sie ihren Mann diesen dickes Dings da Bums holt. Ei, ei, Captain. Ei, ei, Captain Kuno. 13 Köpfe nickten im Klo. Und jetzt. Psst. Ich glaube, sie kommt. Frau Kilokönig in Puschen und Nachthemd und ziemlich verschlafen. Wollte gerade in die Hocke gehen und es sich gemütlich machen. So wie sie es schon 100.000 Mal auf dem Klo gemacht hatte. Hokus Pokus, hier spricht dein Lokus. Hilfe! Hilfe! Das Klo spricht! Und nun höre meine Botschaft. Lange genug haben wir, habe ich und euch gelitten. Denn wer es noch einmal wagen sollte, na, Sie wissen schon, dann dem Mist, was ist denn mit dem Ich bin so aufgeregt, ich hab's glatt vergessen. Wer sich noch einmal auf mich setzt, den... Warte mal, ich hab's gleich. Ja, den fresse ich samt Übergewicht. Perfekt, perfekt. Wer sich noch einmal auf mich setzt, den fresse ich samt Übergewicht. Kapiert? Kaka, Pipi. Nein, eben nicht. Sonst frisst du mich samt Übergewicht. Ah! Wie ein Kugelblitz sauste Frau Kilokönig aus dem Bad und auf dem kürzesten Weg zu ihrem Mann. Ihr Nachthemd kam kaum so schnell hinterher. Hm? Jetzt reg dich mal ab. Was denn los? Herr Acht, du dickes Ding, betrachtete seine Frau misstrauisch. Was immer da so Schlimmes im Bad sein sollte, gruseliger als seine Frau im Nachthemd konnte es kaum sein. Doch da irrte er sich gewaltig. Na, dann wollen wir doch mal sehen, welcher Lokustieftaucher meiner Frau so einen Schrecken einjagt. Dem werde ich jetzt aber mal tüchtig die Meinung geigen. Seine Hand war jetzt nur noch 20 Zentimeter vom Klodeckel entfernt. Noch 10. Noch 5. 4. 3. Einer für Ali! Und Ali für einen! Attacke, Kloake! Als die Hand von Herrn Dickes Ding den Klodeckel angehoben hatte und vor Alis Augen erschien, schnellte der Zitterhalb pfeilschnell hervor und biss sich in den wulstigen Daumen fest. Von Ali, den Zitteraal, gebissen zu werden, tat nicht nur weh. Schatz. Es tat sogar tierisch weh. Ali hatte schon seit Tagen mächtig unter Strom gestanden und darauf gebrannt, sich entladen zu dürfen. Und das tat er jetzt. Hilfe! Mama! Hilfe! Unser Klo steht unter Strom! Hilfe! Herr Dickes Ding hüpfte wie ein wild gewordener Flummi durchs Badezimmer. Alle Achtung! Der ist ja ganz schön beweglich. Kuno hob den Klodeckel an. Wie ein Kavalier, der einer alten Dame die Tür aufhielt. So, der Nächste bitte. Karl, bist du bereit? Danke, mit allergrößtem Vergnügen. Karl kletterte etwas umständlich über den Klorand, um sich dann, umso geschickter, direkt auf Herrn Acht und Dickes Dings Füße zu stürzen. Attacke! Volle Karriere! Drauf! Linke Schere, rechte Fuß. Rechte Schere, linke Fuß. Und Attacke! Nochmal auf! Volle Karriere! Meine Füße! Drauf! Herr Dickes Ding wankte wie eine Boje bei Sturm. Halt! Und versuchte zu fliehen. Doch Karl hinderte ihn. Oh, Kerlchen, fett. Schatz! Schatz! Herr Dickes Ding ruderte mit den Armen in der Luft, griff mit der rechten Hand links nach dem Waschbecken, mit der linken rechts nach der Duschstange und fand doch keinen Halt. Waschbecken wie Duschstange lösten sich von der Wand. Dübel und Schrauben flogen wie Geschosse durch das Bad. Und Herr Dickes Ding plumpste vornüber mit dem Gesicht direkt in die Kloschüssel. Was er dann und dort sah, war eindeutig zu viel für ihn. Ein Untier. Ein Ungeheuer mit unzähligen Augen, Kiemen, Schuppen, Flossen und Zähnen. Los, Fische, Freund und Hans, auf ihn mit Gebrüll! Wer will noch mal, wer hat doch nicht! Nein, bitte nicht, nein! Einer für Frau Scholle! Einer für die dritten Zähne! Und die vierten! Und fünften! Einer für das Klopapier! Einer für die Bürste! Und die vielen Würste! Für die trübe Brühe! Der ist für Suschine! Der ist für Suschine! Vergebung, bitte! Ich tue alles, was ihr wollt und noch viel mehr! Aber bitte, lasst mich ganz und lebendig! Kuno saß noch im Klo und formulierte gleich ein paar Forderungen. Wir wollen erstens, dass du und deine Frau nie mehr auf dieses Klo gehen. Kein Problem. Zweitens, dass ihr bis an euer Lebensende Windeln tragt. Ist gut. Und drittens, dass ihr nie wieder Tiere fresst. Von wegen Weihnachtskarpfen und so. Mit Aalen als Pik muss auch Schluss sein, sonst funkt. Und wehe, ihr esst noch mal Froschschenkel. Ja. Ey, ich meine, nein, das verspreche ich euch. Und keine Pelzmützen mehr. Und kein alles Blatt ins Klo. Nur noch Obst und Gemüse essen. Und keine Plastikkämme mehr, Tiere stellten noch endlos weitere Forderungen. Aber dann sagte Herr Dickes Ding auf einmal laut und freundlich. Ja, abgemacht. Ich tue alles, was ihr wollt. Und noch mehr. Aber bitte lasst mich jetzt laufen. Und so geschah es. Da die Tiere auf keinen Fall unmenschlich sein wollten, sondern friedlich und fischig, ließen sie von Herrn Acht du dickes Ding ab. Sobald Karl den Scherengriff gelöst hatte, rappelte Herr Acht du dickes Ding sich auf und rannte in Rekordzeit ins Schlafzimmer zu seiner Frau. Hand in Hand kugelten sie davon. Nichts wie weg hier! Nach Essen wurde gemunkelt. PS: Der Teich wurde in kürzester Zeit wieder sauber und erreichte alte Trink- und Badewasserqualität. Womit eigentlich alles gesagt wäre. Außer, dass wir Tiere das feuchtfröhlichste Fest feierten, das es im Teich je gegeben hatte. Und dass Kuno diesen Tag spontan zum nationalen Fischfeiertag erklärte. Fische, Freunde und Fans, Folgendes. Die kleine Klokröte von Jan Jepsen. Hörspielbearbeitung Andrea Otte. Es sprachen Erzähler Vadim Glowner. Die kleine Klokröte Julia Hummer. Bruno, der Karpfen. Klaus Herm. Mademoiselle Schreckschnell, die Südseeschildkröte. Elisabeth Tressenhaar. Florence, die flotte Regenbogenforelle. Verena von Beer. Ali, der Zitteraal. Peter Schlesinger. Schorsch, der Dorsch. Peter Rühring. Rilke, die reimende Ratte. Ingo Hülsmer. Karl, der Krebs. Klaus Manchen. Horst von Heringsberg, der zahnlose Hecht. Wolfgang Völz. In weiteren Rollen Sven Plate. Klaus-Peter Grapp. Santiago Ziesmer. Heinz-Werner Krekamp. Ute Lubosch. Und Helmut Kraus. Ton Peter Kainz. Regieassistenz Maidun Bader. Musik Alexander Geringas und Tim Helmers. Regie Oliver Sturm. Produktion Südwestrundfunk 2003. Dramaturgie Klaus Schmitz.